Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Die Archive heute mal wieder mit einem Schulklassengespräch, diesmal mit dem Historiker Wolfgang Leonhardt. Der 1921 in Wien geborene und 2014 in Daun gestorbene Leonhardt gilt als einer der führenden deutschen Totalitarismusforscher. Zur Zeit der nationalsozialistischen Machtübernahme besuchte Leonhardt ein Internat in Schweden. Von dort zog er mit seiner Mutter 1935 nach Moskau. Ein Jahr später wurde Leonhardts Mutter im Rahmen der stalinistischen Säuberungen für 12 Jahre nach Sibirien deportiert. Leonhardt kehrte als 24 Jahre alter Funktionär 1945 in der sogenannten Gruppe Ulbricht nach Deutschland zurück. 1949 brach er mit dem Stalinismus und siedelte von der DDR nach einem kurzen Aufenthalt in Jugoslawien in die Bundesrepublik über. In dem Gespräch, das Leonhardt am 8.7.1980 mit Schülern der Friedrich-Engels-Oberschule in Berlin führte, geht es um den Lebenslauf des Historikers, um die innere und äußere Entwicklung der Sowjetunion sowie um eine Analyse der damals beginnenden russischen Besetzung Afghanistans. Die Gesprächsleitung hatte Manfred Rexin. Vor einem halben Jahrhundert, Herr Leonhardt, waren Sie Schüler dieser Schule, die in diesen Tagen ein Schuljubiläum feiert. Sie haben andere Schulen besucht, in Berlin und in Moskau. Und ich glaube, der Anfang unseres Gesprächs beschäftigt sich mit Ihrer Biografie. Wer will die erste Frage stellen? Bitte. Herr Leonhardt, Sie kamen 1935 nach Moskau, emigrierten also dorthin mit Ihrer Mutter, wurden dort 10 Jahre lang ausgebildet, kam dann 1945 mit der Gruppe Ulbricht als Sekretär in die damalige sowjetische Besatzungszone, oder immer noch sowjetische Besatzungszone, die heute DDR, und sind anschließend 1949 aus Protest gegen den Stalinismus nach Jugoslawien emigriert. 1950 kamen sie in die heutige Bundesrepublik Deutschland und sind seit 1966 ständiger Gastprofessor in den USA an der Yale University. Nun meine Frage: Als was betrachten Sie sich heute, gesellschaftlich gesehen und politisch gesehen? Wie würden Sie sich politisch einordnen? Es würde mir sehr schwer fallen, mich heute in das Parteienspektrum der Bundesrepublik Deutschland ganz fest einzuschalten. Ich würde sagen, dass ich, wenn man mich ganz kurz fragt, wo ich heute stehe, ich bin ein Anhänger von Sacharow. Ich bin ein Anhänger jener Gruppen und Menschen in der Sowjetunion, die sich für eine Liberalisierung und Demokratisierung einsetzen, obwohl ich seit 1950 in der Bundesrepublik lebe und die Hälfte jedes Jahres in Amerika, sind meine Gedanken und meine politischen Interessen auf den Ostblock gerichtet. Ich könnte hinzufügen, ich bin ein Anhänger des Prager Frühlings von 1968 und ich fühle mich sehr verbunden mit den Menschen, auch persönlich, die am Prager Frühling mitgewirkt haben, die teils jetzt sich heute im Westen befinden. Es gibt kaum eine politische Richtung, mit der ich mich so identifizieren würde wie mit dem Prager Frühling. Herr Professor Leonhardt, ich möchte jetzt ganz einfach von Ihnen wissen, hatte der Prager Frühling überhaupt eine Zukunft oder war gleich von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Und dann noch, gibt es noch eine Möglichkeit, dass sich eine Entwicklung wie in der Tschechoslowakei in irgendeinem der Satellitenstaaten der UdSSR noch einmal wiederholt? Und würde es dann zu denselben Folgen führen? Jetzt möchte ich mal eine kurze Zwischenrunde einschalten, wenn Sie einverstanden sind, Herr Leonhardt. Der Prager Frühling ist fast ein Dutzend Jahre her. Sie waren damals noch sehr klein, als die Ereignisse sich abspielten. Sie haben es also nicht unmittelbar miterlebt. Frage mal an Sie, was ist in Ihrer Erinnerung das Hervorstechende dieser Ereignisse in der Tschechoslowakei gewesen? Was hat den Prager Frühling gekennzeichnet? Ich möchte sagen, dass ganz einfach die Tschechoslowakei meiner Meinung nach ähnlich wie Jugoslawien versuchte, einen eigenen Weg zum Sozialismus zu finden. Nicht so eingeschworen auf die UdSSR, sondern ganz einfach eine Art demokratischen Sozialismus zu finden. Und dass es ganz einfach meiner Meinung nach irgendwie niedergeschlagen werden musste von der UdSSR, um nicht ihren Einfluss auf die Tschechoslowakei und womöglich später auch auf andere Satellitenstaaten zu verlieren. Ich möchte ganz gerne wissen, wie Herr Leonhardt nun dazu steht. Ja, das ist natürlich im Unterschied zu einer Sachfrage eine absolute Meinungsfrage. Und wir an der Yale-Universität sind immer angehalten, Sachfragen von Meinungsfragen zu unterscheiden. Ich kann also Ihnen nur meine Meinung sagen. Meine persönliche Meinung ist die, dass es sich beim Prager Frühling um das entscheidendste, wichtigste und bedeutungsvollste Ereignis seit Ende des Zweiten Weltkrieges gehandelt hat. Dass der Prager Frühling den Beweis erbrachte, dass es möglich ist, von einem bürokratisch-diktatorischen Unterdrückungssystem zu einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz überzugehen und dass die inneren Kräfte dazu ausreichen, dass die Bevölkerung das aktiv unterstützt, dass die Mehrheit der Kommunisten der Tschechoslowakei, dass das zu einem außerordentlich großen, bedeutungsvollen Ereignis geworden wäre, wenn die sowjetischen Truppen nicht einmarschiert worden wären. Das hätte beflügelt ähnliche Entwicklungen in der DDR, in Ungarn, in Bulgarien, in der Sowjetunion selbst und hätte, glaube ich, auch beflügelt das politische Denken des Westens. Die Frage nun, ob die eingreifen mussten, das würde ich nicht so sehen. Es gab auch innerhalb der sowjetischen Führungsschicht unterschiedliche Auffassungen. Meiner Meinung nach wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, eine Intervention zu verhindern oder zumindest die Gefahr einer Intervention drastisch zu verringern. Wenn die tschechoslowakischen Reformer deutlicher gemacht hätten, dass sie bereit wären, mit allen Mitteln ihren neuen Weg zu verteidigen, wenn sie schneller Verbindungen zu Jugoslawien aufgenommen hätten, auch zu China und so weiter. Für mich ist der Prager Frühling keineswegs nur ein Ereignis der Tschechoslowakei. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ähnliche Ereignisse in der Zukunft in anderen osteuropäischen Ländern, vielleicht auch in der DDR, haben werden. Ich möchte gerne wissen, wie Sie zu der Auffassung kommen, dass ein Prager Frühling womöglich auch in der DDR möglich ist, wo ich doch die DDR als ausgesprochen fest eingefahren auf die Führung der KPdSU sehe. Man muss unterscheiden zwischen einer Führung und einer Bevölkerung und man muss unterscheiden zwischen den wirklichen Auffassungen von SED-Mitgliedern und denen, die auf Versammlungen vorgetragen werden. Ich bin absolut nicht so sicher, dass das System in der DDR so fest, einheitlich und monolithisch ist, wie die Propaganda der DDR-Führung selbst behauptet und wie offensichtlich viele Menschen im Westen, darunter auch Sie, glauben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei bestimmten historischen Bedingungen es zu einem ähnlichen Ereignis kommen würde wie im Prager Frühling. Ich könnte mir vorstellen, dass bei freien, geheimen Abstimmungen auch der SED-Mitglieder zwischen der gegenwärtigen Honecker-Führung oder den Auffassungen des von mir sehr hochgeschätzten Robert Havemann wahrscheinlich in einer geheimen Abstimmung die Mehrheit der SED-Mitglieder, wenn sie die Möglichkeit hätte, sich für den Weg Robert Havemanns entscheiden. Wir sollten nicht die Festigkeit bürokratisch-diktatorischer Systeme überschätzen. Der größte Fehler, den man tun kann, ist, das äußere Bild für die Wirklichkeit zu nehmen und die vielen Gegenkräfte in einer Diktatur zu unterschätzen. Welche Bedeutung spielt für Sie die kommunistische Ideologie? Und können Sie mir irgendwie erklären, wie der Rückgang der kommunistischen Parteien prozentual bei den Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland zu erklären ist? Ich würde einen ganz großen Unterschied machen zwischen der vorherrschenden, gegenwärtig noch vorherrschenden sowjetkommunistischen Ideologie. Das, was man im Ostblock Marxismus-Leninismus nennt, die verpflichtende Ideologie der Sowjetunion, der mit der Sowjetunion verbündeten Staaten, darunter auch der DDR. Bei dieser Ideologie, die sich Marxismus-Leninismus nennt, handelt es sich keinesfalls um den Marxismus. Es handelt sich um eine völlig dogmatisierte, schematisierte Ideologie, die nur dem Ziel dient, ein bürokratisch-diktatorisches System zu rechtfertigen und die von immer weniger Menschen geglaubt wird im Ostblock, in der DDR, in der Sowjetunion, weil der Widerspruch zwischen dieser offiziellen Ideologie und der Realität einfach zu scharf, zu schroff ist und weil diese Ideologie überhaupt nicht fähig ist, die modernen Probleme moderner Industriegesellschaften zu beantworten. Eine völlig andere Auffassung habe ich zu anderen Variationen der kommunistischen Ideologie. Ich glaube, dass viele Dinge, wie sie in Jugoslawien vertreten werden, vom Marxismus jugoslawischer Prägung schon sehr viel ernster zu nehmen sind. Mein Urteil würde sich also, meine totale Ablehnung des sowjetischen Marxismus-Leninismus würde ich nicht auf den jugoslawischen Marxismus übertragen wollen, der doch sehr viel anders ist und ernstzunehmender ist. Und dasselbe gilt für den Eurokommunismus. Die Auffassung, wie sie von einigen eurokommunistischen Parteien vertreten werden, kommunistische Parteien Italien, Spanien, Schweden, Island, Großbritannien und außerhalb Europas von der KP Japans, das ist eine Ideologie, ein sehr veränderter Marxismus, den ich durchaus ernst nehme und dem ich keineswegs total ablehnend gegenüberstehe. So ist bei mir also ein Unterschied, um welche kommunistische Ideologie Sie sprechen. Und die Frage, zweite Frage, warum die DKP keinen Einfluss in der Bundesrepublik Deutschland hat, ist in erster Linie ganz einfach zu beantworten, weil die DKP hundertprozentig den Kurs der sowjetischen Führung und der DDR Führung vertritt und eindeutig sich nur zum Marxismus-Leninismus sowjetischer Prägung bekennt und damit von vornherein keine Möglichkeit hat, ernstzunehmende Kräfte dieses Landes, auch linke Kräfte dieses Landes, zu beeinflussen. Herr Leonhard, ich möchte auf Ihren Bruch mit dem Stalinismus zurückkommen. Sie schreiben in Ihrem Buch »Die Revolution entlässt ihre Kinder« über in Anführungsstrichen politische Bauchschmerzen und gliedern diese in 8 Punkte. Und zwar zuerst sprechen Sie von der Abhängigkeit der SED von der KPdSU. Der zweite beschäftigt sich mit dem Führungsanspruch der Sowjetunion innerhalb des sozialistischen Lagers. Der dritte mit der Verstärkung der Staatsmacht innerhalb der UdSSR. Der vierte beschäftigt sich mit der Allmacht der staatlichen Betriebsdirektoren. Der fünfte mit dem Personenkult, also mit der Unfehlbarkeit der politischen Führung. Der sechste mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit innerhalb der Partei. Der siebte mit den Privilegien und schließlich der achte mit der ständigen Verschärfung der Unterdrückten. Welche dieser 8 genannten Punkte war für Sie das Entscheidende für Ihren Bruch mit dem Stalinismus? Ich glaube nicht, dass ich da einen Punkt isoliert nehmen kann. Denn die 8 Punkte, die ich in meinem Buch erwähne und die natürlich dasselbe sind, was später die Anhänger des Prager Frühlings dazu brachte, den Prager Frühling zu machen, und dieselben Ideen, wie sie heute, 30 Jahre später, etwa von Robert Havemann vertreten werden. Ich kann nicht sagen, dass ich da einen Punkt besonders herausstellen würde, weil sie hängen untrennbar miteinander zusammen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die reformerischen Bewegungen im Ostblock aus dem Westen her zu unterstützen oder vom Westen her? Die Möglichkeit, vom Westen her Reformbewegungen zu unterstützen, sehe ich in Folgendem. Erstens, Ausbau, Erweiterung, Vertiefung und Verbesserung der Rundfunksendungen in die Länder Osteuropas, in die Länder der Sowjetunion und in die osteuropäischen Länder. Für mich ist eine Diskussion über Ostpolitik, in der diese Rundfunksendungen nicht erwähnt werden oder als Nebensache abgetan werden, einfach unannehmbar. Ich selbst habe früher in den 50er Jahren diese Rundfunksendungen sehr kritisiert. Das waren einseitige propagandistische Sendungen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Die Rundfunksendungen von BBC London, von der Deutschen Welle in Köln, Radio Free Europe in München, Radio Liberty in München, Voice of America sind ganz verantwortungsvolle Rundfunksendungen, die von guten sachkundigen Menschen gemacht, die wirklich die entscheidenden Nachrichten, Meldungen, Informationen den Hörern drüben zur Verfügung stellen und damit 20 Millionen Menschen allein in der Sowjetunion die Möglichkeit geben zu wissen, was überhaupt in der Welt vor sich geht. Das ist Punkt 1, Ausbau der Rundfunksendungen. Punkt 2, dass man im Westen in der Publizistik, was leider nicht häufig geschieht, nicht alle über einen Kamm schert, sondern sich der Differenzierung bewusst ist, sondern unterscheidet zwischen den 3 Regimen, die heute ganz pro-sowjetisch sind, das DDR-Regime Honeckers, das tschechoslowakische Regime Husaks, das bulgarische Regime Živkovs, aber das Polen von Gierek, das Ungarn von Kádár, die Besonderheiten sehr deutlich macht, sehr deutlich unterstreicht, dass Rumänien zwar ein diktatorisches Land ist, aber unter Führung von Ceausescu eine unglaublich bedeutungsvolle, selbstständige Außenpolitik betreibt. Also die zweite Notwendigkeit ist, in der westdeutschen und westlichen Publizistik sehr genau zwischen den einzelnen Ländern zu differenzieren. Das wird drüben sehr aufmerksam verfolgt. Und das Dritte, was leider, wohl leider sehr viel gesündigt wird, nicht von den Russen zu sprechen oder von der DDR, sondern sich anzugewöhnen, in der Publizistik, in Rundfunk, Fernsehen und von Politikern im Bundestag nicht von DDR zu sprechen, sondern von DDR-Führung und DDR-Bevölkerung, von Sowjetführung und sowjetischer Bevölkerung. Alleine, wenn man sich angewöhnt, Führung und Bevölkerung zu sagen, beginnt der Denkprozess auch beim westlichen Politiker. Und das wird drüben ganz besonders betrachtet. Und das Vierte, was der Westen tun kann, ist Beziehungen zu den Führungen, zu den diktatorischen Führungen der Ostblockstaaten, immer in Betracht zu setzen und zu verbinden mit allen Möglichkeiten, Menschen der Bevölkerung zu helfen, bei Wirtschaftsabkommen nicht nur den eigenen Reibach zu sehen und Profite, sondern zu überlegen, wie man Wirtschaftsbeziehungen mit dem Osten verknüpfen kann, mit menschlichen Erleichterungen. Wobei ich dabei der Meinung bin, dass es nicht nur geht um Ausreise aus der DDR und Ausreise aus der Sowjetunion, sondern dass man alle Möglichkeiten nutzt, um die Besuchsreisen zu vergrößern, zu verstärken und auszudehnen. Und dass man also die wirtschaftlichen, diplomatischen Möglichkeiten des Westens benutzt, um die menschlichen Erleichterungen durchzusetzen. Und fünftens, dass die öffentliche Meinung, Parteien und Kirchen sich mit dem Schicksal der Dissidenten solidarisieren. Ich kann nicht verlangen, dass das die Bundesregierung tut. Bundeskanzler Helmut Schmidt und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, weil bestimmte diplomatische Regeln geknüpft sind. Ich kann aber verlangen, dass die drei großen Parteien dieses Landes, SPD, FDP und CDU, auf ihren Parteitagen sich öffentlich bekennen zu den Anhängern der Demokratie in der Sowjetunion und Osteuropa. Dass Schulen und Hochschulen, Schriftstellervereinigungen, Kirchen sich immer wieder mit dem Schicksal der sogenannten Dissidenten im Ostblock befassen. Denn diese sogenannten Dissidenten sind die Anhänger der Demokratie. Warum haben Sie sich erst so relativ spät, also 1949, entschieden von der Politik Stalins abgewendet? Eigentlich hätte man das schon früher von Ihnen erwartet. Ihre Mutter wurde nach Sibirien verbannt, Sie haben die Säuberung miterlebt, Sie haben den Hitler-Stalin-Pakt miterlebt. Warum haben Sie sich denn erst so spät abgewendet? Mein Bruch war im März 1949. Es gibt viele Menschen, die mir vorwerfen, ich sei überhaupt zu früh weggegangen. Ich hätte da noch bleiben sollen und von innen her weiter als Oppositioneller tätig sein. Andere wie Sie sagen, es sei so spät. Nun, ich will Ihnen sagen, es ist so, wenn man drüben aufwächst, in der Sowjetunion, und zu einer Zeit, als die Ideologie drüben in den 30er Jahren, im Unterschied zu heute, noch über einen mächtigen Einfluss verfügte, dass es da gar nicht so einfach ist, den Widerspruch zwischen Ideologie und Realität zu erkennen, dass das ein langwieriger Prozess ist, dass es eine Vielzahl von Entschuldigungs- und Gründen immer wieder gibt, die den Prozess eines offenen Bruches hinauszögern. Und vor allem, dass es immer wieder Hoffnungen gibt. Vielleicht wird es doch anders, vielleicht sind das nur vorübergehende Dinge. Ich habe versucht, in meinem Buch Revolution entlässt ihre Kinder darzustellen, dass die Glaubensfähigkeit in den 30er Jahren doch eine bedeutsame Kraft darstellte und dass es nicht leicht ist, unter den damaligen Bedingungen all die Dinge zu erkennen, die man heute natürlich viel leichter erkennen kann. Ich wollte Sie fragen, Sie haben mich geschrieben, unsere Aufgabe stehe nicht darin, in Deutschland den Sozialismus zu verwirklichen oder auch nur eine sozialistische Entwicklung herbeizuführen. Deutschland stehe vor der Aufgabe, die 1848 begonnene bürgerliche demokratische Revolution zu vollenden. Das haben Sie geschrieben, als Sie in das Gebiet der heutigen DDR kamen, kurz nach dem Krieg. Das verstehe ich nicht. Lag es denn nicht nahe, den Sozialismus zu verwirklichen? Nach Lenin braucht man doch nur eine revolutionäre Situation. War die denn nicht vorhanden? Der Hintergrund für die damalige Direktive, die damalige Konzeption und politische Linie, zuerst die bürgerlich-demokratische Revolution zu vollenden und dann erst zum Sozialismus überzugehen, die offizielle Erklärung war, dass Deutschland und die osteuropäischen Länder 1945 noch nicht reif dazu seien und dass man erst bürgerlich-demokratische Reformen, begrenzte Verstaatlichung und Bodenreform zu verwirklichen habe. Das war die offizielle Erklärung. Und in dieser offiziellen Erklärung wurde gesagt, dass Kommunisten niemals Etappen überspringen dürfen, sondern ihre Politik nach den, wie es so schön heißt, objektiven Entwicklungsgesetzen auszurichten haben. Wenn Sie jetzt meine private Meinung dazu wissen wollen, so war es ein politisch-taktischer Grund. Osteuropa und die Sowjetzone Deutschlands waren 1945 in einer katastrophalen ökonomischen, wirtschaftlichen Situation, Zerstörung, Kriegsgefangene, Rückkehr, keine Möglichkeiten des direkten Aufbaus. Und die Ursache, warum man damals von einer bürgerlich-demokratischen Revolution und einer antifaschistischen Demokratie sprach, lag darin, in dem Versuch der Sowjetunion und Walter Ulbrichts, möglichst viele Kräfte in die Verantwortung hereinzuziehen. Warum wurde damals eine antifaschistisch-demokratische Front gemacht aus KPD, SPD, CDU und LDP, um möglichst viele Kreise der Bevölkerung an die Politik zu binden, die Verantwortung auf möglichst viele Schultern zu legen, um in der Hoffnung, in einer längeren Periode, dass dann die Kommunisten die stärkste Partei würden. Es gab also damals eine offizielle Begründung und einen wirklichen taktischen Hintergrund. Ich möchte noch mal gerne zurückkommen zu Ihrem Buch »Die Revolution entlässt ihre Kinder«. Und zwar ist mir dabei ein Punkt ganz besonders aufgefallen, und zwar in der Zeit um 1945, als Sie in der Abteilung Agitation und Propaganda tätig waren. Sie schreiben da: Von dem immer stärker werdenden Druck der sowjetischen Besatzung auf die vielen Sozialdemokraten, die ihre Unabhängigkeit beibehielten und sich einer Vereinigung widersetzten, hatte ich damals keine Ahnung. Entschuldigen Sie bitte, aber das klingt für mich ein ganz klein wenig unwahrscheinlich irgendwie. Das klingt ein bisschen wie seinerzeit meine Eltern oder Großeltern aus der Nazizeit sagen, wir hatten davon gar keine Ahnung, wir wussten davon nichts. Ich möchte, dass Sie das mir gerne mal erklären. Die Frage ist völlig berechtigt. Ich bin ein Mensch, der sehr dafür ist, die Geschichte aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten, und zwar sowohl die Geschichte des Nationalsozialismus wie die Geschichte des Stalinismus. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie manche junge Menschen das sich heute vorstellen. Es ist tatsächlich so, und das soll nicht als Entschuldigung gelten, es ist tatsächlich so, dass Menschen in einer Diktatur häufig über Dinge, die in ihrem eigenen Land geschehen sind, nicht informiert waren oder sehr wenig informiert waren. Ich wusste, dass es in der Sowjetunion Lager gibt. Meine eigene Mutter war da und ich habe ja ab und zu diese Briefe bekommen, 3 im Jahr, wo dran stand LPADAG, also Lag.ADAG, und ich wusste also, es gibt Lager. Ich kann Ihnen versichern, und ich bin ein ehrlicher Mensch, ich hatte keine Ahnung, wie viel Lager es gibt. Ich habe in der Sowjetzone Deutschlands von 1945 an, wusste ich über die Demontage. Ich wusste, das sah ich mit eigenen Augen, über die Vergewaltigung der Frauen in Berlin im Mai 1945. Das wusste ich. Ich wusste, dass die Vereinigung von SPD und KPD von uns sehr drastisch, von uns, die wir damals in der KP waren, drastisch betrieben wurde. Ich kann Ihnen wirklich versichern, dass ich nicht wusste, wie viele Sozialdemokraten verhaftet wurden. Ich kann Ihnen unter Eid versichern, und das ist ein großes Problem, es tut mir selbst sehr leid, aber wir müssen die Geschichte aufarbeiten, wie sie war, dass ich von einem einzigen Fall gehört habe, ich glaube, es war im Bezirk Prenzlauer Berg, dass ein Sozialdemokrat verhaftet sein soll, weil er gegen die Vereinigung war. Und da haben wir damals gesagt, das ist doch unmöglich, man soll doch die Sozialdemokraten in Ruhe lassen, sie werden das schon erkennen. Wir glaubten wirklich an die neue Einheitspartei. Das Ausmaß der Unterdrückung habe ich leider erst später erfahren. Ich möchte nochmal auf den Prager Frühling von 1968 zurückkommen. Sie haben vorhin die Ansicht geäußert, dass eine Möglichkeit besteht, dass sich diese Vorgänge in irgendeinem beliebigen Land des Ostblocks wiederholen können. Andererseits sagten Sie aber auch, dass den Führungsspitzen die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung fehlt. Ist da noch nicht ein Widerspruch drin? Auf den ersten Blick ja. Erstens, dieses bürokratisch-diktatorische Unterdrückungssystem, hierarchisch aufgebaut, bremst die ökonomische und technologische Entwicklung. Sie macht es unmöglich, dass die Sowjetunion, die osteuropäischen Länder, die DDR schnell sich entwickeln, weil das bürokratische Unterdrückungssystem verhindert die schnelle Einführung technologischer Neuerungen in die Produktion. Das bürokratische Wirtschaftssystem hemmt also die wirtschaftliche Entwicklung. Aus der Geschichte wissen wir, dass ein politisches System, das der wirtschaftlichen Entwicklung entgegensteht, auf die Dauer zerbrechen muss oder weitgehend reformiert werden muss. Zweitens, zu einer modernen Industriegesellschaft gehört es, dass die Menschen partizipieren, aktiv sind. Wissenschaftler in der Forschung die Möglichkeit haben, freie wissenschaftliche Forscher, Manager ihre Unternehmen zu leiten, Künstler Ausdruck zu verleihen den Problemen. Wenn das auf die Dauer unterdrückt wird, kommt es zu unglaublichen Widersprüchen. Und drittens, wir leben in einem Zeitalter, wo die Völker nach nationaler Selbstständigkeit rufen, drängen und sich dafür einsetzen. Auf die Dauer halte ich es für unmöglich, dass die Sowjetunion die Oberherrschaft über DDR, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, Bulgarien ausüben kann. Der Druck nach einer eigenständigen Entwicklung wird immer stärker. Sodass dieses zusammengenommen, die tiefen gesellschaftlichen Widersprüche führen zu Kräften, die nach Veränderungen drängen. Und die Kräfte, die nach Veränderungen drängen, werden aller Wahrscheinlichkeit nach einem Modell streben, das dem Prager Frühling ähnlich ist. Wir müssen also beide Seiten sehen, den heutigen Unterdrückungscharakter, aber man muss auch erkennen die Widersprüche und die Kräfte, die nach Veränderungen und Reformen drängen. Und wenn wir dieses erkennen, glaube ich, kommen wir zur Schlussfolgerung, dass sich ein Prager Frühling durchaus in einigen anderen Ländern wiederholen kann. In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass 1945 bei der spontanen Bildung von Komitees, die sich den Anstrich antifaschistisch zu sein gaben, dass dieses von oberster Führung der Gruppe Ulbricht her und auch der Sowjetkommandanten untersagt wurde und diese aufgelöst wurden. Wenn ich die Entwicklung von 1917 ansehe, bis zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist das eigentlich eine sehr lange Zeit, in der dieser bürokratisch-hierarchische Machtapparat noch in Gange ist. Dann frage ich mich, wenn er so lange hält, warum sollte er jetzt auseinanderbrechen, wenn von unten her keinerlei Veränderung möglich ist und die Leute, die wirklich die Spitzen ausbauen, wenn ich da solche Nitzin zu Rate ziehen kann, praktisch total skrupellose Leute sind, die nur danach gehen, naja, was meine Haut angeht, ich will auf irgendeinen Weg so weit nach oben kommen, damit ich dann die Macht habe, das Beste daraus für mich persönlich zu machen. Zum Ersten, Sie haben recht, ja, in der Sowjetunion gibt es ja eine bürokratische Diktatur. Ich würde sie nicht von Lenin ansetzen, sondern seit Mitte der 20er Jahre etwa von Stalin. Aber das ist ja nur die eine Sache. Wenn man eine Gesellschaft, ein Land studiert, kann man nicht nur die Führungsspitze sehen, sondern man muss auch die Gegenkräfte sehen. Und wenn wir die Gegenkräfte betrachten, so haben wir immerhin Folgendes erlebt. Wir haben erlebt den Bruch Jugoslawiens mit Moskau 1948 und den eigenständigen Weg in Jugoslawien. Wir haben erlebt 1953 den Volksaufstand in der DDR im Juni 1953. Wir haben erlebt unglaubliche kritische Reformströmungen während der sowjetischen Entstalinisierung, namentlich 1956. Wir haben erlebt eine Revolution, die Revolution in Ungarn im Oktober, November 1956, eine Revolution, die übrigens siegreich war. In Ungarn hatten die Revolutionäre bereits gesiegt und erst nach dem Sieg sind die sowjetischen Truppen einmarschiert. Wir haben erlebt den Moskau-Peking-Konflikt und die Verselbstständigung des kommunistischen China, wobei die Kommunistische Partei Chinas einen völlig eigenständigen Weg geht. Und wir haben erlebt den Prager Frühling. Wenn wir von 1968, wenn wir beides sehen, den bürokratischen Unterdrückungscharakter, aber auch die von mir erwähnten Verselbstständigungsbewegungen und beides miteinander betrachten und beide Faktoren sehen und erkennen, dass die Widersprüche ja immer größer werden in der Sowjetunion und in osteuropäischen Ländern, glaube ich, können wir zur Schlussfolgerung kommen, dass eine Entwicklung etwa, wie sie im Prager Frühling war, durchaus ernsthafte Chancen hat, wiederholt zu werden. Die Unterschiede zwischen Marxismus und Leninismus liegen ja nicht zuletzt darin, dass Lenin den Marxismus den Verhältnissen im damals kaum industrialisierten Russland anpassen musste. Könnte man Ihrer Meinung nach trotz der erfolgten Anpassung des Marxismus an russische Verhältnisse Lenin und seine Revolution noch als einen Schritt in die richtige Richtung in Bezug auf die weitgehende Verwirklichung der Theorien von Marx und Engels werden? Das ist natürlich eine ganz typische Meinungsfrage. Ich würde beides betonen. Ich würde betonen, dass der Leninismus sich vom ursprünglichen wissenschaftlichen Sozialismus von Marx und Engels sehr tief, sehr grundlegend unterscheidet. Ich würde etwas mehr sagen als Anpassung an russische Verhältnisse. Lenin hat die Ideen von Marx und Engels über eine demokratische Arbeiterpartei verwandelt in eine ideologisch disziplinierte Elitepartei. Lenin hat die Grundideen eines friedlichen Übergangs zum Sozialismus abgelehnt und die revolutionäre Machtübernahme als die einzige Möglichkeit bezeichnet. Lenin hat im Unterschied zu Marx und Engels die Assoziation der freien Produzenten kaum erwähnt, sondern die Verstaatlichung und Planwirtschaft. Ich sehe also zwischen Leninismus und Marxismus einen sehr viel stärkeren Unterschied, als es in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt. Trotzdem würde ich sagen, dass Lenin und seine Anhänger von sich selbst überzeugt waren, dass sie revolutionäre Marxisten sind, dass sie aufopferungsvoll und ehrlich und idealistisch damals diese Revolution geleitet haben und dass die Oktoberrevolution durchaus als marxistisch legitim anzusehen ist, obwohl sie der marxistischen Theorie widerspricht, weil sie in einem Land erfolgte, in dem die Arbeiterklasse nicht die Mehrheit hatte. Ich sehe also, meine Kritik an der Oktoberrevolution würde sich lediglich auf diesen letzten Punkt beschränken und meine Kritik setzt erst ein nach dem Sieg der Bolschewiki. Sie setzt ein in dem Moment, wo die siegreichen Bolschewiki die konstituierende Versammlung auseinanderjagten, wo die siegreichen Bolschewiki, statt ein Bündnis mit den beiden anderen sozialistischen Linksparteien zu unternehmen, ein Einparteiregime errichteten. Sie setzt an in dem Moment, wo das neue bolschewistische Regime die Zeitungen anderer Richtungen verboten hatte. Sie setzt an in dem Moment, wo durch die CK, durch das, den Vorfeld, erste Stufe der späteren Geheimpolizei, nicht nur die Gegner der Revolution verhaftet wurden, sondern auch Anhänger der Revolution, weil sie mit den Bolschewiki nicht übereinstimmten. Meine Kritik ist nicht so sehr gegen die Oktoberrevolution, die ich für legitim und halte und von ehrlichen Marxisten verwirklicht, als für die Maßnahmen des bolschewistischen Regimes, nachdem sie die Macht übernommen hatten. Ich bitte nochmal um Fragen mehr zur inneren Situation der Sowjetunion. Sie wollten sich dazu melden, bitte. Noch einmal zu Ihren viel zitierten Gegenkräften im Osten, den Dissidenten und Regimekritikern, zu denen Sie sich bekennen und die auch wahrscheinlich die hauptsächlichen Quellen Ihrer Bücher darstellen. Meiner Meinung nach sind diese Menschen eine ziemlich verschwindend geringe Zahl. Ihr Einfluss wird meiner Meinung nach im Westen propagandistisch hochgespielt, vergleichbar etwa mit dem Osten, der unsere Kommunisten propagandistisch genauso hochspielt, um ihren Einfluss hier den Bürgern so darzustellen, als ob sie hier Einfluss hätten. Meiner Meinung nach sind diese Leute nicht gleichzusetzen mit der Bevölkerung. Jedenfalls habe ich noch nicht erlebt, dass die Bevölkerung draußen auf den Straßen herumsteht und weint, weil es ihnen so schlecht geht oder ähnliches. Ihre Frage enthält zwei Fragen. Das eine ist meine Quellensituation und das andere ist die Rolle der Dissidenten. Sie haben in Ihrer Frage impliziert, ja direkt gesagt, dass die Schriften der Dissidenten die Hauptquellen meiner Bücher seien. Das muss ich leider rein sachlich zurückweisen. Meine entscheidende Literatur ist die offizielle sowjetische Literatur. Dissidentenliteratur ist also nicht die Hauptquelle meiner Bücher. Und zwar in keinem einzigen Fall. Sondern ich nehme das als eine unter anderen Quellen. Das zweite ist die Frage der Dissidenten selbst. Handelt es sich nicht nur um eine kleine Minderheit, die hier im Westen propagandistisch hochgespielt wird? Meine Antwort? Jawohl. Es handelt sich um eine kleine Minderheit. Wir haben ungefähr heute 10.000 bis 12.000 Menschen. Das ist in einem Land von 260 Millionen ein kleiner Tropfen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Wenn Sie einmal die Geschichte des Zusammenbruchs von Diktaturen sich sorgfältig damit beschäftigen, wenn ich Geschichtsunterricht geben würde, das wäre eine der entscheidenden Dinge, die ich im Geschichtsunterricht übrigens geben würde. Wann und wie brechen Diktaturen zusammen? Dann werden Sie feststellen, dass der Beginn des Zusammenbruchs von Diktaturen meist nur von einer kleinen, relativ kleinen Zahl von Menschen initiiert wird, die die neuen Ideen der Wandlung verbreiten. Und erst im weiteren Verlauf zünden diese Ideen und bringen größere Bevölkerungsmassen in Bewegung. Und das sind dann die Kräfte, die zur Niederlage einer Diktatur führen. Schließlich drittens, es ist ja nicht so, dass es nur die Dissidenten gibt. Politische Häftlinge in den Lagern sind schon sehr viel mehr. Es gibt nämlich nicht nur die Dissidenten, die beschreiben im Samizdat, sondern die sie verbreiten. Prozentuell der Berufsstand, der am höchsten in sowjetischen Lagern sitzt, sind Lastwagenchauffeure. Die bringen nämlich diese Materialien im Land herum. Weit darüber hinaus gibt es andere Oppositionskräfte, die nicht russischen Nationalitäten, die wissenschaftlich-technische Intelligenz. Und die Frage von Ihnen, die Bevölkerung weint, weil es ihnen so schlecht geht, nein, das nicht. Aber die Zahl der Streiks nimmt sehr zu in der Sowjetunion. Sehr. Seit 3 Jahren haben wir immer wieder neue Versuche, unabhängige Gewerkschaften zu gründen in der Sowjetunion. Bisher sind alle diese Versuche bereits nach kurzer Zeit zunichte gemacht. Aber die Geschichte Westeuropas zeigt, dass das Gewerkschaftsproblem nicht damit zu lösen ist, dass man die Gewerkschaftler verhaftet. Die heutigen sowjetischen Arbeiter, das sind die Enkel der sowjetischen Arbeiter, die in den 20er Jahren in die Betriebe gingen. In der dritten Generation aber, und das wissen wir aus der westeuropäischen Arbeiterbewegung, die dritte Generation der Industriearbeiter haben die Gewerkschaften gegründet. Die dritte Generation der Industriearbeiter haben die sozialdemokratischen Parteien gegründet. Heute gibt es die dritte Generation der Industriearbeiter in der Sowjetunion, die drauf und dran ist, eigene Organisationen zu schaffen. Und ich kann Ihnen voraussagen, es sind nicht nur die Dissidenten, sondern wir müssen sehen, das Erwachen, das zunehmende Selbstbewusstsein der sowjetischen Industriearbeiter und die zunehmende Widerstand der nicht-russischen Nationalitäten gegen die Russifizierung. Und wenn wir das sehen, dann sind die Dissidenten doch nicht ein so unwichtiger Faktor. Sie sind nämlich der Katalysator, der Wegbereiter größerer Volksbewegungen gegen das Regime. Wir kommen damit zu dem Kapitel Auswärtige Politik des Sowjetstaates. Und lassen Sie mich an den Anfang mal eine Frage an den Kreis richten. Vor einem halben Jahr ist die Sowjetunion mit großem militärischem Aufwand in ein als neutral geltendes Land eingefallen. Wie haben Sie das aufgenommen? Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen in Ihrem Urteil über die Motive sowjetischer Außenpolitik? Für mich persönlich gab es da nur zwei Möglichkeiten, darüber zu urteilen. Erstens, dass die sowjetische Führung wusste, dass es danach anscheinend zu Krisen mit dem Westen kommen würde, auf jeden Fall zu harten Krisen, und dass man trotzdem, um vielleicht außenpolitische Ziele, wie zum Beispiel schnell ans Erdöl heranzukommen, um diese Ziele durchzuführen, man dieses Risiko eingegangen ist. Oder dass man zweitens erwartet hatte, dass Amerika dies, also Afghanistan, als Machtbereich der Sowjetunion toleriert und von da aus also keinerlei Schritte unternehmen würde. Für mich ist die Motivation ganz anders gelegt. Einmal befand sich Amerika mit dem Iran schon in dieser Krise, die jetzt immer noch andauert. Zum anderen ist so eine außenpolitische Aktion immer wieder Mittel gewesen, um innenpolitische Schwierigkeiten zu überbrücken und die Zielrichtung praktisch auf was anderes zu konzentrieren. Ja, also ich sehe in diesem Überfall auf Afghanistan auch, dass die Sowjetführung offensichtlich genau analysiert hat, die Lage in der NATO, die verschiedenen Standpunkte der einzelnen Länderregierungen, dass es da eben unterschiedliche Auffassungen gibt und dass gemeinsames Handeln also sehr schwer möglich ist in diesem Bündnis. Nach meiner Meinung hat die Sowjetführung nicht vorausgesehen, dass es nach dem Einmarsch in Afghanistan zu derartigen Protesten im westlichen Lager kommen würde. Die Sowjetunion hat wahrscheinlich gehofft, dass im Westen die Meinung verbreitet ist, dass das lediglich formell blockfreie Afghanistan ja schon immer in der sowjetischen Interessensphäre lag und auch schon vorher von der Sowjetunion stark wirtschaftlich abhängig war. Man kann die Sache doch aber auch ganz anders sehen. Sprechen wir doch mal nicht von Einmarsch. Jeder von uns weiß, dass bereits vorher, vor dem Einmarsch, Anführungsstriche, da bereits eine Marionettenregierung der Sowjetunion dran war. Jeder von uns weiß, dass der amerikanische CIA überall seine Hände drin hatte und ich nehme an, wahrscheinlich auch stark in Afghanistan, dass vielleicht da bereits so weit gediegen waren, da Vorbereitungen für einen Umsturz in Afghanistan, da Amerika den Nahen Osten als sein unbedingtes Interessengebiet und praktisch als sein Eigentum ansieht, da er von dem Öl so abhängig ist, genau wie die westeuropäischen Länder, dass er gar nicht zulassen kann, dass da weitere Marionettenregierungen der Sowjetregierung da an die Macht kommen. Genauso wie sie dieses Öl haben wollen, wollen es auch die Amerikaner, denn wir wissen, dass die Sowjetunion an ihre Erdölreserven und an ihre Rohstoffe sehr schwer rankommt, bereits ausgebeutet sind außer in Sibirien und dazu besitzt sie nicht die Technologie, diese Sachen da rauszuholen. Und ich meine, das ist genau wie das legitime Recht ist der Amerikaner, das als ihr Interessengebiet zu bezeichnen, das ist auch der Sowjetunion. Und ich meine, der Amerikaner sollte sich gar nicht hinstellen und mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger auf Menschenrechte pochen und so weiter. Er soll sich ein bisschen in seiner eigenen Geschichte umgucken und dann erkennt er Vietnam, dann sieht er Korea, dann sieht er die Schweinebucht und so weiter und sollte sich lieber ganz ruhig verhalten. Viele Argumente zu einigen, Herr Leonhard, werden Sie jetzt was sagen können. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan im Dezember 1979 ist meiner Auffassung nach durch zwei Dinge zu erklären, auf zwei Ebenen. Das eine ist die internationale Ebene. Die sowjetische Führung hatte gehofft, durch die von ihr angebahnte sogenannte Entspannung, in dieser sogenannten Entspannungsperiode möglichst viel westliche Kredite und westliches technisches Know-how zu erhalten mit der Zielsetzung, möglichst wenig politische Konzessionen dafür zu machen. Und sie hatte die Hoffnung, dass der Westen langfristige Kredite mit niedrigen Zinssätzen und technisches Know-how geben würden, darunter auch für die Industrialisierung Westsibiriens, wo ja große Ölquellen sind, die aber nur mit unglaublich großen Kapitalien und technischem Know-how erschlossen werden können. Diese großen Hoffnungen der Sowjetführer haben sich vom Jahre 1969 bis 1971 haben sich enttäuscht. Es erwies sich sehr bald, dass der Westen gar nicht die Möglichkeiten hat, solche weitreichenden Wünsche der Sowjetführer zu erfüllen. Die Sowjetführer waren also schon seit 1974, 1975 sehr viel skeptischer, ob die von ihnen gewünschte Pseudo-Entspannung auch wirklich die erhofften Resultate bringen wird. Hinzu war die Sowjetführung skeptischer geworden nach Helsinki, nach dem Sommer 1975 Beschluss mit der Verbreitung von Ideen, Informationen und Menschen und fürchtete ein Anwachsen von Reformströmungen. Und schließlich führte ein Wechsel der Auffassung der Sowjetführung nach dem Nachrüstungsbeschluss der NATO vom 12. Dezember 1979. Die Sowjetführung hatte die Hoffnung, durch ihre SS-20 ein militärisches Übergewicht zu haben in Europa, nicht um in Westeuropa einzumarschieren, wohl aber um dieses militärische Übergewicht zu einem politischen Druck zu benutzen. Nachdem in Westeuropa mit Hilfe Amerikas der Beschluss der Nachrüstung gefasst wurde, erkannte die Sowjetführung, dass das auch nicht mehr gehen wird. Und damit war das Interesse an einer Fortsetzung der Entspannung sehr viel geringer geworden. Und das ist der internationale Aspekt des Einmarsches und der Okkupation von Afghanistan. Der lokale und regionale Aspekt sieht kurz folgendermaßen aus. Am 22. April 1978 haben Militärs, afghanische Militärs, die in der Sowjetunion auf sowjetischen Militärschulen ausgebildet worden waren, einen Militärputsch organisiert. Dieser Militärputsch wurde geleitet vom stellvertretenden Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Kadis. Dieser Militärputsch hat funktioniert und seit Ende April 1978 kam eine pro-sowjetische Regierung unter Führung von Taraki an die Macht. Diese pro-sowjetische Regierung, Tarakis, hat dann im Interesse der Sowjetunion angefangen, das Land in einer Form zu sowjetisieren, schrittweise, wie das die Führung Tarakis wollte und wie das auch die Sowjetunion wollte. Dabei erwies es sich sehr bald, dass der Widerstand der Bevölkerung viel größer ist, als man erwartete. Zweitens, und was war ganz entscheidend, innerhalb der Kommunistischen Partei Afghanistans, der sogenannten Volksdemokratischen Partei, gab es zwei Flügel. Der eine wurde geleitet durch Taraki, ein pro-sowjetischer Satellitenführer, und die andere wurde geleitet durch seinen Stellvertreter Amin. Dieser Amin war ein unabhängiger Kommunist. Es gab lange interne Kämpfe innerhalb der Partei zwischen den pro-sowjetischen Gruppierungen Tarakis und den unabhängigen Kommunisten unter Amin. Nach langen inneren Auseinandersetzungen kam Amin an die Macht und hat in 3 bis 4 Monaten seiner Macht im Spätsommer 1979 bis Dezember 1979 versucht, innenpolitisch Reformen zu machen, aber vor allem versucht, Afghanistan wieder aus der sowjetischen Vorherrschaft zu befreien und zu einem blockfreien, kommunistisch regierten Regime zu machen. Ich glaube nicht, dass die CIA das gemacht hat, sondern dass es unabhängige Kommunisten unter Amin waren, die versuchten, Afghanistan wieder herauszubringen. Diese Versuche wurden von der Sowjetführung mit größtem Misstrauen betrachtet. Und es erwies sich, Amin ist fest im Sattel. Und um zu verhindern, dass Afghanistan wieder ein blockfreies Land wird, sind die sowjetischen Truppen einmarschiert. Sind einmarschiert und haben das Land okkupiert. Diese Okkupation ist meiner Auffassung nach durch nichts zu rechtfertigen. Ich glaube nicht, dass sie zu rechtfertigen ist, durch Hinweise auf die CIA, weil die CIA in Afghanistan wirklich nichts getan hat. Das war eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen kommunistischen Kräften. Sie ist auch nicht zu rechtfertigen dadurch, dass man auf die Fehler der amerikanischen Außenpolitik hinweist, auf die Schweinebucht oder auf andere Dinge, weil Amerika hat zwar sehr viele Fehler begangen, aber eins hat die USA nicht getan. Die USA hat noch kein anderes Land okkupiert. Die sowjetische Führung hat aber ein anderes Land okkupiert. Ein blockfreies Land namens Afghanistan. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht war das zu erklären und notwendig durch den Islam. Da gibt es doch die militante Islambewegung und die Sowjetführung, so könnte man sagen, musste sich dagegen wehren, dass dieser militante Islam vielleicht übergreift auf die sowjetischen islamischen Gebiete. Erstens, der militante Islam sind die Schiiten in Iran. In der Sowjetunion leben ausschließlich Sunniten. Und zwischen Schiiten und Sunniten gibt es einen weit größeren Unterschied, als das allgemein hier angenommen wird. Das Zweite ist aber noch viel entscheidender. Man kann die Okkupation eines Landes nicht dadurch rechtfertigen, dass man irgendeine religiös-politische Bewegung nicht gerne hat. Über den militanten Islam kann man völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber auch die Ausbreitung des militanten Islam ist keine Rechtfertigung für die Okkupation eines Landes. Wenn wir anfangen würden, überall, wo uns Ideen nicht gefallen, andere Länder zu okkupieren, kämen wir aus einem permanenten Kriegszustand nicht heraus. Die Okkupation eines blockfreien Landes ist ein neues Aspekt in der Nachkriegsgeschichte. Die Afghanistan-Okkupation ist die erste Okkupation eines blockfreien Landes durch eine Großmacht. Und wenn man die erste unentschuldbare Okkupation durchgehen lässt, dann besteht die große Gefahr, dass die sowjetische Weltmacht vielleicht noch andere blockfreie Länder okkupieren wird. Und daher glaube ich, dass die Okkupation Afghanistans sehr ernst zu nehmen ist. Wie sehen Sie denn eigentlich die Möglichkeiten des Westens, jetzt die Sowjetunion zum Abzug ihrer Truppen zu bewegen? Ich bin ein Anhänger des Technologie-Embargos. Ich glaube, dass ein Festhalten am Embargo in moderner Technologie sehr wirkungsvoll ist. Denn die Modernisatoren in der Sowjetunion können dann sagen, wir brauchen die Computer, wir haben doch keine eigenen, die qualitativ notwendig sind für unser Land. Was ist denn wichtiger, Computer oder dieses verrückte Afghanistan? Ein Festhalten am Embargo des Technologieexports schwächt die Neostalinisten, stärkt die Modernisatoren, vergrößert die Möglichkeit, dass die Truppen aus Afghanistan herausgenommen werden. Ich möchte ganz einfach anzweifeln, dass irgendwelche wirtschaftlichen Repressalien auf die UdSSR von besonders großer Effizienz wären. Und zwar ganz einfach aus dem Gefühl heraus, dass ich meine, dass wir uns damit selber ins eigene Fleisch schneiden. Gerade wir in der Bundesrepublik sind ja ziemlich fest mit der Sowjetunion wirtschaftlich gesehen verbunden. Wenn sich jetzt die Regierung der Bundesrepublik bereit erklären würde, irgendwelche wirtschaftliche Sanktionen gegenüber der UdSSR auszuüben, glauben Sie nicht, dass es dann hier auch im Inneren der Bundesrepublik weitgreifende Schwierigkeiten gibt, wenn nämlich diese Arbeitsplätze auf einmal wegfallen? Sich überhaupt die Bundesrepublik einen Wirtschaftsboykott gegen die UdSSR leisten kann, zumal ja die Bundesrepublik auch sehr viele Rohstoffe aus der UdSSR erhält und auch angesichts Berlin. Bitte? Fragen Sir, ob sich das Problem der Wirtschaftssanktionen nicht von allein lösen lässt. Denn wir stehen ja am Beginn des Zeitalters der Mikroelektronik und soweit mir bekannt ist, sind die Sowjets auf diesem Gebiet noch hinken die weit hinter dem Westen zurück, sodass sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Problem von selbst lösen wird. Mich würde noch interessieren, ob man den Amerikanern bzw. Carter speziell nicht den Vorwurf machen könnte, die ganze Afghanistan-Krise etwas hochgespielt zu haben, um das amerikanische weltpolitische Image wieder etwas aufzubügeln. Es sind also Meinungsfragen. Ich glaube, dass eine westliche Demokratie im Kampf gegen eine Aggression einen Preis zahlen muss. Ich glaube, es stehen so ernste Dinge auf dem Spiel, dass man eine Außenpolitik nicht nur nach Wirtschaftsinteressen großer Banken und selbst nicht bei Arbeitsplätzen, dass man das in Kauf nehmen muss. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir uns jetzt die Okkupation Afghanistans durchgehen lassen, dass dann größere Probleme in der Zukunft sein werden und dass bei der nächsten Okkupation eines blockfreien Landes wir immer größere Schwierigkeiten haben. Das ist ein Präzedenzfall und wir müssen jetzt einmal die Festigkeit gegen eine Aggression unter Beweis stellen. Ich glaube, dass die Wirtschaftssanktionen durchaus im Falle der Sowjetunion größte Bedeutung haben. Der Rückstand in den Computern ist ganz außerordentlich. Und innerhalb des sowjetischen Establishments sind die Wirtschaftsmodernisatoren besonders daran interessiert, diese Computer zu erhalten. Wir haben also auch in der Sowjetunion Kräfte, die solche Wirtschaftssanktionen unterstützen. Und es ist nicht so hoffnungslos, wie es aussieht. Ich bin also sehr viel optimistischer. Und ich trete natürlich für die Wirtschaftssanktionen ein, weil der von mir so hochverehrte Andrei Sacharow uns dringend gebeten hat, das zu tun, im Interesse zukünftiger Reformen. Zweitens, Olympia-Boykott. Ich persönlich bin ein Anhänger des Olympia-Boykotts, genau wie Sacharow, und kann das ja dadurch beweisen, dass in der Charta der Olympia drin steht, dass man keine Olympischen Spiele in einem Land abhalten kann, die sich in kriegerischen Verwicklungen oder Aggressionen gegenüber einem anderen Land befindet. Ich glaube aber, es war ein Fehler, wie Präsident Carter das präsentiert hat. Er hat die westlichen Verbündeten nicht informiert. Er hat die blockfreien Länder nicht informiert. Er hat praktisch die übrige Welt überfahren. Und dann hat es leider dann zu Missverständnissen und zu inneren Auseinandersetzungen geführt. Ich kritisiere schärfstens, wie die ganze Sache gemanagt worden ist. Ich glaube, es ist völlig undenkbar, dass das Nordatlantische Bündnis darin besteht, dass Amerika diktiert und die anderen folgen. Ich glaube, der Westen und die westlichen Demokratien werden dadurch gestärkt, wenn es nicht mehr USA und Abhängige gibt, sondern gleichberechtigte Kräfte, USA und ein vereinigtes Europa, eine zunehmende Verselbstständigung eines vereinten Europas, ohne antiamerikanisch zu sein, aber mit eigenen Vorstellungen zu kommen, scheint mir dringend notwendig und wünschenswert zu sein. Kann man Carter den Vorwurf machen, die afghanische Krise im eigenen Interesse hochgespielt zu haben? Ich würde nicht ganz so hart sein. In einer Demokratie ist es nun einmal so, dass Politiker und Regierende vor allem in Wahljahren die Stimmungen der Bevölkerung berücksichtigen. Ich fand es richtig, dass Carter die Verbesserung der Beziehung zu China, die Technologiesanktion und die Getreidesanktion verkündete. Ich fand nicht richtig, dass er das in einem sehr kriegerischen Ton vorgebracht hatte und sich zur Behauptung hinreißen ließ, dass der Persische Golf in der amerikanischen Einflusssphäre liegt. Davon kann keine Rede sein. Im Persischen Golf gibt es blockfreie arabische Länder. Die Form ruft meine Kritik hervor. Wie ich überhaupt sagen möchte, ist eine Kritik an der sowjetischen Führung, wie das vielleicht von Ihnen geglaubt wird, nicht bedeutet, dass man etwa unbedingt hundertprozentig proamerikanisch ist, sondern man kann durchaus eine harte Kritik an der sowjetischen Diktatur und den expansiven Aspekten der Sowjetunion verbinden mit einer konstruktiven Kritik auch der amerikanischen Politik. Hat die Operation Afghanistans bei den eurokommunistischen Parteien zur größeren Verselbstständigung und zur größeren Reformfreudigkeit geführt? Eindeutig ja. Die Okkupation Afghanistans ist von allen eurokommunistischen Parteien schärfstens verurteilt worden. Und erstmalig auch die Kommunistische Partei Belgiens und die Partei der Arbeit der Schweiz, sodass wir heute eine verbreiterte Front unabhängiger eurokommunistischer Parteien haben. Die Okkupation Afghanistans hat den Zwiespalt und den Gegensatz zwischen bürokratisch-diktatorischen Kräften des Kommunismus sowjetischer Prägung und den unabhängigen, nach neuen demokratischen Wegen suchenden Eurokommunisten verstärkt. So viel zur Beantwortung Ihrer Fragen. Ich hoffe, es ist aus diesem Gespräch klar geworden, dass mein Hauptanliegen die Differenzierung im Kommunismus ist. Und für mich im Zentrum steht die genaue Kenntnis der Vorgänge der kommunistischen Welt, die Erkenntnis der tiefen Widersprüche zwischen den verschiedenen kommunistischen Ländern, zwischen Bevölkerung und Führung und innerhalb der Führung zwischen unterschiedlichen Richtungen. Je genauer die westlichen Demokratien über diese unterschiedlichen Richtungen Bescheid weiß, umso besser wird ihre Ostpolitik sein, wobei es darauf ankommt, gegenüber den neostalinistischen aggressiven Kräften eine ruhige Festigkeit zu bewahren. Aber gleichzeitig auch immer die Bereitschaft zu erkunden und zu bekunden infolge einer Nachfolgeveränderungen mit den Wirtschaftsmodernisatoren die Beziehungen wieder aufzunehmen, zu verbessern und zu vertiefen und gleichzeitig durch eine Solidarisierung mit den Dissidenten, vor allen Dingen mit Sacharow, deutlich unter Beweis zu stellen, dass uns das Schicksal aller Menschen, die für Demokratie und für einen sozialen Fortschritt in der Sowjetunion sind, dass uns dieses Schicksal nicht gleichgültig ist. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein RIAS-Schulklassengespräch vom 8.7.1980. Gast in der Friedrich-Engels-Oberschule in Berlin-Reinickendorf war der Totalitarismusforscher Wolfgang Leonhard. Am kommenden Samstag dann wieder eine Folge aus unserer Reihe über die Studentenbewegung 1968. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.